keep on doing what you're doing and never let it end. Ready, lady first, with the one I'm needing. Ready, lady first, give me what I want. Noch 30 Sekunden Zeit. Ich singe für euch allein. Radio Ladies first. Keine Sorgen. Oh, Radio Ladies first. Wir kommen wieder. Das ist morgen. Oh, oh, oh. Radio Ladies first. Yeah, yeah, yeah. Gary, geht ab jetzt. Boo, bye, bye, bye. Sorry. Es ist ganz genau 23 Uhr. Das Radio Ladies First Horoskop mit unserer Hausastrologin Ruth Bauer-Wolf. Für den morgigen Donnerstag, Widder. Ein familiäres Problem dürfen Sie nicht auf die allzu leichte Schulter nehmen. Suchen Sie gemeinsam nach einer optimalen Lösung. Stier. Im Beruf absolut keine Tricks ohne doppelten Boden. Sie sollten sich auch nicht ohne Netz auf ein Hochseil wagen. Zwillinge. Leider löst sich ein Problem nicht von alleine. Vielleicht besprechen Sie die ganze Angelegenheit mit guten Freunden, auch wenn es um berufliche Dinge geht. Krebs. Krebse könnten morgen langfristig ihre Finanzen sichern und ordnen. Löwe. Ohne Orientierung und Information sollten Sie an die Ihnen gestellten Aufgaben nicht herangehen. Jungfrau. In einer Partnerschaftsfrage müssen Sie mit sehr viel Diplomatie und Geschick nach einer Lösung suchen. Waage. Bedenken Sie, beruflich sitzen Sie ganz fest im Sattel. Es kann Ihnen absolut nichts passieren und es gibt für Sie im Moment keinerlei Konkurrenz. Skorpion. Zeigen Sie morgen beruflich, was Sie können, denn es lohnt sich kurz- und langfristig. Schütze. Eine Absage bedeutet noch lange nicht, dass Sie einen beruflichen Vorhaben abblasen müssen. Entwickeln Sie Aktivität und legen Sie die Dinge nicht zu weit beiseite. Steinbock. Steinböcken schadet es morgen nicht, wenn Sie die Brille der Kritik aufsetzen. Wassermann. Jetzt können Sie ganz klare Akzente für die Zukunft setzen. Schwierige finanzielle Vorhaben lassen sich am morgigen Tag spielend lösen. Fische. Den Rat einer Person sollten Sie schnell befolgen. Es ist goldrichtig und bringt Sie in einer verzwickten Angelegenheit ein enormes Stück weiter. Station that fits snugly into your ear. Hallo Nachtschwärmer, das war jetzt Sweet Song Music, nicht von Zollküchen, was der Gary vorher gespielt hat, von Rod Stewart war das. Erst grüßt ihr. Charlie 2000. So, wie gestern versprochen, der Rolling Stones Mix. 8 Minuten Zeit habt ihr. Move it to the left, to the Harlem Shuffle. Hey guys! Ja, echt super. Das war der Rolling Stones Mix. So, alle Nachtschwärmer nochmal. 23:13 Uhr. Charlie 2000 and right on, baby. Wow! Erstmal die Hinweise für das kommende Wochenende, wo Charlie Ball ist. Und zwar nur am Samstag. Am 27. kommenden Samstag. Ahorn Fautenbach in der Reithalle. Fautenbach liegt direkt in der B3. Ganz einfach zu finden. Eintritt läppische 7 Mark. You gotta come along and see the people rocking and jamming about. Die Woche drauf, da ist am Freitag schon was los, am 2.8. und zwar Rheinau-Honau Festzelt. Und am Samstag, den 3.9., da ist Charlie in Söllingen in der Rheingoldhalle. Und da ist wieder die große Anlage dabei. Im Festzelt nämlich nicht, da passt nämlich nicht rein. We're gonna get on down and hear the sound. Und dann noch allen schönen Dank, die vergangenen Samstag in Freistädt waren. Es war super. Hurricane, die Superdisco in Kehl-Sundheim im Industriegebiet. Ladet ein, morgen am Donnerstag zum Stereo trinken. Da trifft sich alles, was zwei Füße hat. Fast jedes Getränk doppelt, aber nur immer eins bezahlen. Ist doch super. Im Bistro leckere Snacks, Baguettes und so weiter. Mit einer göttlichen Soße. Marina, Marina, am Freitag Hurricane Eintritt frei. Und samstags Party Night bis Sonntagmorgen um 5 Uhr bei nur 6 Mark Eintritt. Marina, ti voglio più presto sposare. So, Everybody Salsa heißt die nächste Saison und nach diesem geht's los mit dem ersten Gewinnspiel. Ah, es ist wieder Party-Time angesagt. Everybody. Everybody Salsa ist super stark, das macht auch mal richtig an. Okay, so, Nachtschwärmer, jetzt geht's los mit unserem Gewinnspiel hier. Und da kommen wir dann super starker Mix. Also ein bisschen ältere Sachen auch dabei. Fünf Interpreten möchte ich dann hören. Die 10 Mark gehören demjenigen, der das zuerst richtig weiß und am besten hier durchkommt. It's summer and this year it will be extremely hot with the Summer Hit Mix 91. Non-stop music with the hottest dance hits presented by Zooks. Just move, body move. Okay, let's get started. Interpreten möchten wissen, es waren garantiert mehr. Nachtschwärmer, Gehirn einschalten, anrufen. Radio Ladies First. Du bist dran. Call me, call me, call me, call me, call me. Meine Leitungen sind wieder total heiß hier. Jetzt habe ich den ersten dran. Tobias, das ist ein Heimspiel für dich. Du bist aus Baden-Baden, Tobias? Ja. Ich grüße dich, 18 Jahre. Ja. So, was hast du alles gehört, Tobias? Also zuerst war Sandra. Sandra, genau. Dann Baltimora. Baltimora, Scotch, ja. Imagination, ja, Just an Illusion. Raff. Self-Control. Und noch Hot Chocolate. Ey, du hast das wieder 10 Mark eingeheimst hier in Baden-Baden. War für dich ein Heimspiel, ja? Bleibst du dran? Ja. Super. So, alle anderen legen bitte auf. Wir machen noch ein Gewinnspiel nachher. Klingt auch so ein bisschen nach Urlaub, wie? Okay. Welcome. Real long time. Inside. getting paid, pulling out rabbits and rhyme to rhyme. And when it's time to do a show, I never doubt. And I just wanted to know that my beats are in time. The S, the B, the ACE is on its way on the MIC to Stanya and to Crusher. I'm innocent to my rocket. Boom boys, you know my toys. Don't switch the trigger, I'm the real McCoy. Get down, don't mess around. The run is over, this is my summer. Master business is what I write. I don't know how, don't ask me why. In the air, we find us in Africa. I'm bloody geeks on the MIC. On my bucket is written shit. You must stop the struggle and get off my dick. Stupid leaders is what you are. Once politician and once a star. Your mind is shot by the stage. Mr. Lear, Tony Scott, the Rebel MC, all them housing to go whack, back no slack, so jack don't crack, but damn, it's your chance to tell your friends to move that pain, right back, be right back, and right, yo, hey man, don't fight, time to move, time to groove hard, so make a start, and be a part of hip house, as I'm coming on cool, know what you gotta do. Radio Ladies First auf UKW 100,4 MHz. job. I'm a freak, soon as the beat drops, grab the mic and start to rhyme. Yo, I'm working overtime to get you sweating on the floor until you can't take no more. As I reminisce, you can guess the rest. Yes, I'm the best of my class. 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Get out there and do your thing. Boys and girls, let me see you swing. Move your body to this smooth paper. Don't stand there like you was wallpaper. I'm a freak, but I excel, and I just can't help myself. Zwischenzeitlich 23:38 Uhr, Nachtschema, alles klar? Immer dienstags und mittwochs ab 23 Uhr mit Charlie 2000. Und jetzt kommt das nächste Gewinnspiel. Und wieder ein Supersteiger-Mix. Und da möchte ich wieder 5 Interpreten wissen, die da jetzt in einem neuen gemixt sind. Hey! You got a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix, cause I can do it. Cause I can do it in the mix. Yeah. also meinen Telefonleitungen nach zu urteilen, dürfte die Sache schon gelaufen sein. Das ist schon klar, das war der fünfte Viertel. Alles klar, 07221, 700 und dreimal die 7. So, jetzt kommen die ersten Kandidaten hier rein und zwar zuerst mal der Gerald aus Wörth, 26 Jahre. Und zwar Indeep. Indeep, Last Night a DJ. Lionel Richie. All Night Long. Janet Jackson. Richtig. Prince. Alexander O'Neill. Hey. S.A.S. Ben. Rick Astley. Ah. Das war zu viel, aber das war gut. Super, spitze. 10 Mark in Liebpfalz nach Wörth. Ich glaube, die Fragen sind alle viel zu einfach. Oder ihr seid zu schlau. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Hinreißend, grandios, superb, überwältigend, fulminant, epochal. Momentan läuft auch noch in der Schule alles schief. Sie möchte endlich raus aus dem Alltagsmief. Morgens kämpft sie machtlos gegen ihre Wimmern. Am Schreibtisch liegt ein Autogramm von Ernie Singel. Der Onkel Adolf schenkt ihr Schokoladenzigaretten. Der Papa für eine gute Note Pumuckl-Kassetten. Es muss doch auf der Welt noch etwas Sonderes geben. Sie wo jetzt auf hin. Möchte Turn und Taxis heißen und nicht Gerda Schmidt. Oh, mal richtig knutschen mit dem Hasselhoff da fit. Möchte Eros Ramazottels Brusthaare tupieren. Wollen wir in Stevie Wonder über'n Zebrastreifen führen. Sie schminkt sich wie Madonna mit Puderstaub und Gel. Wär auch gern die Freundin von Howard Carpendale. Auf Ibiza mit Bum Bum Boris ungestört relaxen. Bananensplit am Wörthersee mit Michael Jackson. Sie träumt von einer Heirat in der weißen Kutschen. Möchte Anton Johnson in sein Ohr einlutschen. Eichinger Bernd. Ich such genauso was für dich. Komm, wir machen Kohle. Du spielst in meinem nächsten Film die Frühlingsrolle. Popcorn, Frutti, die Mare. Und einen feuerroten Ferrari. Ai, ai, ai. Popcorn, Frutti, die Mare. Popcorn, Frutti, die Mare. Und einen feuerroten Ferrari. Ai, ai, ai. Popcorn, Frutti, die Mare. Popcorn, Frutti, die Mare. 23.49 Uhr gleich. Hallo Nachtschwärme, wie geht's? Alles klar? Alle Ferien? Ah, oh, toll, super. I'm the God of Hellfire and I bring you more music, more music, more music. Let's do this. Juhu. Ganz kurz nochmal die Termine. Charlie, lass dir einen Bart stehen. Kommende Samstag. Aachen Fautenbach. Mit dir ausgehen. An der B3 in der Reithalle. Oh, aber wieder viel Spaß. Lade ich alle ein. Eine Woche später, freitags, 2. August, Rainer Honau Festzelt. Und 3. August, Samstag, Söllingen Rheingoldhalle. Machen wir Tutti Frutti mit Damen Schaumkätschen. Aber noch nie gehabt. Absolute Spitze. Tag für Tag geht er den Weg. Sein Zuhause. Und dann natürlich der 10. 10. August. Manta-Treffen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Liest er traurig und allein. Passez une soirée extraordinaire à la discothèque Hurricane, à 5 km de la frontière, discothèque Hurricane, à Kelsunheim, Siemensstraße 7, Hurricane. Wow, wow, wow. Bring Radioaction, Radioaction. Stark, Mike and the Mechanics. Yeah. You know, I got a bad reputation. And sometimes I just go nuts like now. So, 23 Uhr, gleich 23:56 Uhr. Jetzt ganz kurz noch die Mannergeschichte. Gary hat mich vorher gefragt, ob ich da keinen Ärger bekomme, wenn ich über den Mantas herziehe. Also wer das nicht als Spaß versteht, ich sehe es als Spaß. Es gab ja auch mal Ostfriesenwitze. Tja, Pech gehabt. Irgendwann ist es auch mal vorbei. Wisst ihr eigentlich, wie Manta abgekürzt heißt? Also M-A-N-T-A. Da gibt es mehrere Versionen. Also erste Version. Mit Allgemeinbildung nur teilweise ausgestattet. Oder Maserati als Nottransportanlage. Oder muntere Abfalleimer-Nerven-Trappi-Anhänger. Oder mit 8 Nachbrennern tunbares Automobil. Oder Mülleimer als notdürftiges Transportmittel ausgebeutet. Oder möglichst auffällig nutzlos tiefer gelegte Affenschaukel. Oder. So. Wie gesagt, Samstag, 10. August, Manta-Treffen. Und das ist also wirklich ernst. Der bestaussehendste Manta bekommt 1000 Mark, der Fahrer. Natürlich sollen wir noch Manta-Tussis suchen wir noch. Und den schärfsten Manta-Fahrer, das wird sich im Spielen, im Festzelt, so Wettbewerbsspiele rausstellen dann. Und geht's los, erster. Treffen sich zwei Haifische, sagt der eine. Mann, mir ist mir schlecht. Letzte Woche habe ich einen Taucher gefressen. Der war so besoffen, ich bin 3 Tage nur im Kreis geschwommen. Sagt der andere, das ist noch gar nichts. Ich habe letztens einen Manta-Fahrer gefressen. Der war so hohl, ich konnte eine Woche nicht tauchen. We'll be right back. Mantafahrer und ein Ostfriese fallen vom Matterhorn. Wer kommt unten zuerst an? Der Ostfriese. Der Mantafahrer verfliegt sich nämlich. Meine Zeit wird eng, nur einen bringe ich, einen jage ich noch raus. Ein Mantafahrer nimmt eine Nonne mit. Die Nonne sagt, Sie sind aber sehr freundlich. Darauf der Mantafahrer, tja, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. So, das war's dann wieder bei Charlie's Versaußen und beim großen Privaten heute am 24. Juli. Nächste Woche hören wir uns wieder, da bringe ich wieder einen Mix. Ich weiß noch nicht welchen, irgendwie habe ich so viel. Vielleicht Police oder Madonna habe ich auch mal, aber der geht ja fast 20 Minuten. Mama mia! Bye bye everyone. Tschüss nach Schwärmer, macht's gut. Love, peace, and good music. Down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin allein zum Schlafen da. Wünsch dir doch mal Tanzmusik. Ha, ha, ha. Jetzt sind wir alle vergnügt. Night. 0 Uhr, Radio RPR und Radio Victoria mit ihrem gemeinsamen Nachtprogramm. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen nicht vor. Nur ein Hinweis, auf der Rastanlage Stuttgart Süd sind alle Parkplätze belegt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Rastanlage Stuttgart Süd nicht mehr anzufahren. Wir wünschen gute Fahrt. Nachrichten.